Ah, Max Damage 2020. Das hat das Leben so an sich. Ja, sie jubelten schon, sie jubelten schon, sie jubelten schon, denn sie dachten, ich bin weg. Dank Heiko Maas vielleicht nicht mehr im Netz. Doch dafür findet ihr mich mittlerweile auf jedem gut sortierten Index. Die Szene ist eklig und peinlich, jeder merkt, irgendwas stimmt nicht. Aber wenn alle zu feige sind, keiner das Maul aufkriegt, mach ich nen Diss-Track. Du findest die Spinne und der MW hätte wegen mir nen Riss jetzt. Wieso leckst du nicht am Eis, so merkst, wie kalt mich die Kritik lässt. Achtung, das gibt nen Witz jetzt, pass auf. Ali und Aisha sind Bruder und Schwester und damit so wie FSN ein Fall von Inzest. Ich hab so viel gesehen bis jetzt und vielleicht ist mein Leben schon morgen zu Ende. Aber dann weiß ich wenigstens, ich hab alles gegeben, alles was eben geht. Dieser Rap ist exklusiv für dich, wenn du NS und Action liebst. Weil du mit Max Damage ganz fix die Reflexe verbesserst und schneller als Keller hinziehst. Da ist Hektik im Spiel wie in Tennispartien, auf Methamphetamin sich die Bälle zu spielen. Was ich rappe ist härtester Tobak und sogar der drogenabhängigsten Zecke zu viel. Zecken-Studentin sind ab sofort feucht und ihre Mamas, sie platzen vor Stolz. Denn ihre Bengel arbeiten in den Semesterferien als Callboys. Sie wären We Are No More Deutsch, sie wären gern schwarz so wie Morpheus. Antifa schwacken, sie hassen mich, als wär mein Knie in dem Nacken von George Floyd. Ich hab so viel gesehen bis jetzt und vielleicht ist mein Leben schon morgen zu Ende. Aber dann weiß ich wenigstens, ich hab alles gegeben, alles was eben geht. Ich thematisiere kein Sex in den Texten, okay, ja, früher schon. Ein Lob auf Sarahs süßen Po, das war üblich so in Gütersloh. Ich red nicht drumrum, komm direkt auf den Punkt, nenn die Dinge beim Namen und stell mich nicht dumm nur, damit die Klickzahlen steigen, nix da man gerade bleiben. Ey, rap doch wie Chris. Geht nicht, ich pfleg meine NS-Tätig. Authentizität ist der Weg, denn Theater sieht nett aus, doch bewegt nix. Die Medien drehen es, wie sie es brauchen, wie bei einer Show. Wie die Helix, ein Bild entsteht und zeigt, wie ich den Mittelfinger heb. Ich hab so viel gesehen bis jetzt und vielleicht ist mein Leben schon morgen zu Ende. Aber dann weiß ich wenigstens, ich hab alles gegeben, alles was eben geht. Ich hab so viel gesehen bis jetzt und vielleicht ist mein Leben schon morgen zu Ende. Aber dann weiß ich wenigstens, ich hab alles gegeben, alles was eben geht.